Kapitel 70 Relativsätze 1 Beispiel Da steht ein Mann. Ist das dein Nachbar? Ja, der Mann, der da steht, ist mein Nachbar. Ja, der Mann, der da steht, ist mein Nachbar. Ja, der Mann, der da steht, ist mein Nachbar. Und jetzt Sie. Da steht ein Mann. Ist das dein Nachbar? Ja, der Mann, der da steht, ist mein Nachbar. Da sitzt eine Frau. Ist das deine Kollegin? Ja, die Frau, die da sitzt, ist meine Kollegin. Da kommt ein Kind. Ist das deine Tochter? Ja, das Kind, das da kommt, ist meine Tochter. Da stehen Leute. Sind das deine Freunde? Ja, die Leute, die da stehen, sind meine Freunde. Da fährt ein Mann. Ist das dein Chef? Ja, der Mann, der da fährt, ist mein Chef. Da ruft eine Frau an. Ist das deine Ärztin? Ja, die Frau, die da anruft, ist meine Ärztin. Da weint ein Kind. Ist das deine Schülerin? Ja, das Kind, das da weint, ist meine Schülerin. Da beschweren sich Leute. Sind das deine Kunden? Ja, die Leute, die sich da beschweren, sind meine Kunden.